Wir haben ihn. Was? Ja, der Matthäus Brecht ist ihm von hinten in den Arm gefallen. Gerade als der Spitzbub seinen Pistol hat losdrücken wollen. Denn ein Spitzbub ist der Kerl. Obwohl der Herr Oberamtmann ihn mit einer Bouteille Wein zu traktieren gedachten. Also das zu prüfen, überlasse er mir. Welche Unbequemlichkeiten für mich, wenn sich der Fremde als ehrlicher Mann erweist. Euer Gnaden, ich stehe 40 Jahre am Schlagbaum. Da verlässt man sich auf seinen Blick. Der Pass des Fremden war nicht zu beanstanden. Freilich, freilich. Ob aber auch sein Besitzer. Kommt geradewegs aus den feindlichen Ländern, wo der Schauplatz des Krieges ist. So eine rechte Kriegshyäne mag er schon sein. Inspizieren Sie ihn nur erst. Vielleicht, dass ich ihm Privatnachrichten entlocke, die sich in den Gazetten nicht finden. Wir werden ihm fürchtlich Schlimmeres entlocken, Herr Oberamtmann. Daher die Einladung, bei einer Bouteille über die Zeitung zu plaudern. Was dem Filou höchst unerwartet kam. Denn wie ich ihn auf euer Gnadenbefehl ins Amtshaus einlade, reißt er seinen dürren Klepper herum und jagt die Gasse abwärts. Das Volk, das ihn mit Neugier angaffte, wobei es allerlei Hohn und Spottrede gab, schreit: Spitzbub, Spitzbub, haltet ihn! Und stürmt ihm nach. Welch Unverstand! Der Lärm drang bis herauf zu mir. Als der Couillon dann in einer Sackgasse durch das Gedränge zurückspringen will, reißt er aus der Tasche den Pistol. Ich glaube, da schleppen sie ihn herbei. Mag der Spitzbub jetzt selbst bekennen. Lass er mich mit dem Fremden allein und bring er die Menge zur Raison. Hier haben wir auch den Pistol. Dass der konfiszierte Bursche dem Herrn Oberamtmann nur kein Leid antut. Hm, schon gut, Torschreiber. Wer ist er? Ein Mann, der entschlossen ist, auf keine Frage zu antworten, bis man sie höflicher einrichtet. Wer sind Sie? Für was mich der Pass ausgibt. Ich habe ganz Deutschland durchreist und die Unverschämtheit nirgends als hier zu Hause gefunden. Ihre überraschende Flucht hat Sie sehr verdächtig gemacht. Warum flohen Sie? Weil ich's müde war, der Spott Ihres Pöbels zu sein. Sie drohten, Feuer zu geben. Meine Pistole war nicht geladen. Überzeugen Sie sich. Warum führen Sie heimliche Waffen bei sich? Weil ich Sachen von Wert bei mir trage. Und weil man mich vor einem gewissen Sonnenwirt gewarnt hat, der in diesen Gegenden streifen soll. Eben deshalb ist die Polizei angewiesen, jedes verdächtige Subjekt, das sich unserer Stadt nähert, aufs Schärfste zu visitieren. Die Bande dieses Räubers setzt das Land in ständigen Schrecken. Der Sonnenwirt sucht unter vielerlei Gestalt unsere Gemeinden auf, um die Gelegenheit zu Raub und Mord auszuspionieren. Unsere Gesetze sind daher streng. Und Ihre Begebenheit, mein Herr, machte Lärm. So meinte man etwa, den Sonnenwirt in mir zu finden, als man mich verfolgte und vom Pferde riss? Der Schein ist gegen Sie. Ich wünschte, Sie sagten mir etwas, wodurch er widerlegt werden könnte. Wenn ich nun nichts wüsste? So darf ich Sie nicht freigeben, ohne meine Pflicht zu verletzen. Ich muss den Vorfall an die Regierung berichten und Sie bleiben so lange in fester Verwahrung. Ich bin also nur auf einen Verdacht hin, den ein dummer Pöbel ausstreut, Ihr Gefangener. Bedauere, aber bei Ihnen stände es, durch eine Rechtfertigung Ihre Unbescholtenheit zu beweisen. Nun bitte ich Sie nochmals, mein Herr, sich mir zu eröffnen. Und was geschehe, wenn ich die Entscheidung Ihrer Behörde abwarte? Dann liefen Sie Gefahr, als ein Landstreicher über die Grenze gepeitscht zu werden oder, wenn es gnädig geht, unter die Werber zu fallen. Und wenn ich gerade dieses wünschte? Ich verstehe Sie nicht. Nun, sollte es nicht ehrenvoll sein, im Dienste des Königs von Preußen als ein braver Soldat zu sterben? Aus freien Stücken. Ein seltener Fall, der Sie allerdings von dem Suspekt nicht reinigen dürfte, dass sich hinter Ihnen ein anderer verbirgt, als der Pass ausweist. Herr Oberamtmann, der Pass ist falsch. Mein Herr, Ihre Offenheit ehrt Ihr Vertrauen zu mir. Ich erwidere es Ihnen. Was haben Sie mir zu sagen? Ich fühle, dass Sie ein edler Mann sind. Ich habe mir längst einen Mann gewünscht wie Sie. Sie sind lang in der Welt gewesen, haben der Leiden wohl viel gehabt, nicht wahr? Und sind menschlicher geworden. Mein Herr, wozu soll das? Sie stehen, ein ehrwürdiger Greis, noch einen Schritt von der Ewigkeit. Bald brauchen Sie Barmherzigkeit bei Gott. Sie werden Sie einem Menschen nicht versagen. Erleichtern Sie Ihr beschwertes Herz. Meine Teilnahme sei Ihnen gewiss, selbst wenn ich Sie von einer Schuld nicht freisprechen darf. Mehr lässt sich für mich nicht erhoffen. Werden Sie mir aber auch nicht zürnen, dass ich mich zum Herrn Ihrer Zeit mache? Was bedeutet vor der Ewigkeit eine Stunde, die einem reuigen Sünder den Frieden schenkt? Kommen Sie, bitte. Und nun sprechen Sie. Mein Name? Er tue zunächst nichts zur Sache, auch nicht der Ort meiner Geburt. Genug, dass ich rechtlicher Eltern Kind bin, dass sie sich bemühten, mich nach Maßgabe der bescheidenen häuslichen Verhältnisse anständig zu erziehen. Zu früh starb mir der Vater, zu nachgiebig fügte sich die Mutter den Neigungen des zum Jüngling heranwachsenden Sohnes. Wenn ich auf die ersten Verirrungen meiner Jugend zurückblicke, so beschäftigen mich weniger die Handlungen, durch die ich verdammungswürdig geworden bin, als vielmehr die Ursachen, die mich zu Ihnen verleitet haben. Sie sind vorzüglich der Gegenstand meiner Grübeleien, die keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung meiner Taten suchen. Es ist etwas so Einförmiges und doch wieder so Zusammengesetztes, das menschliche Herz. Beachten Sie, dass eine und eben dieselbe Fertigkeit oder Begierde in tausenderlei Formen und Richtungen spielen, dass sie in tausend Charakteren anders gemischt erscheinen kann. Und tausend ungleiche Charaktere und Handlungen können wieder aus einerlei Neigung gesponnen sein. Der Mensch aber ahnt nichts weniger denn solch eine Verwandtschaft. So meinen Sie, dass Weisheit und Torheit, Laster und Tugend in einer Wiege beieinander zu finden sind? Ich meine sogar, dass die Struktur der Seele unveränderlich ist und dass sich nur die Bedingungen verändern, die sie von außen bestimmen. Dann steckte in jedem Menschen ein Engel wie ein Teufel. Und unsere Seele gliche einem Beet, wo neben den heilsamen Kräutern auch der giftige Schierling gedeiht. Oh, wie sehr würde man erstaunen, wenn man so manchen, dessen Laster in einer engen bürgerlichen Sphäre und in der schmalen Umzäunung der Gesetze jetzt ersticken muss, sobald er sich frei in seinen Entschlüssen bewegt, mit dem Ungeheuer Borgia in einer Ordnung beisammenfände. Sie sehen also den Unglücklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die Tat beging, sowie in der, wo er dafür büßet, Mensch ist wie wir, nicht für das Geschöpf einer fremden Gattung an. Nicht für ein Geschöpf, dessen Blut anders läuft als das unsrige, dessen Willen anderen Regeln gehorcht als der unsrige. Sie könnten sogar von den Schicksalen eines Verbrechers gerührt werden? Ohne Zweifel. Denn Rührung gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewusstsein ähnlicher Gefahr. Haben Sie nicht zu fürchten, dass Ihre Neigung für die Seelenkunde Ihr Richteramt beirrt? Wie für den wahren Geschichtsschreiber behält die Seelenkunde für mich als Richter schon allein darum den Vorzug, weil sie den grausamen Hohn und die stolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die ungeprüfte, aufrechtstehende Tugend auf die Gefallene herunterblickt. Schon allein darum, weil sie den sanften Geist der Duldung verbreitet. Ohne diesen Geist kehrt kein Flüchtling zurück, findet keine Aussöhnung des Gesetzes mit seinem Beleidiger statt, wird kein angestecktes Glied der Gesellschaft von dem gänzlichen Brande gerettet. Dass ich an diesen Geist der Duldung appellieren dürfte. Mein Gott, vielleicht bin ich für den Körper des Staates noch nicht rettungslos verloren. Freund, fahren Sie in Ihrer Erzählung fort und überlassen Sie mir das Urteil. Wie Sie sehen, hat die Natur meinen Körper verabsäumt. Meine kleine, unscheinbare Gestalt, die groben Züge meines Gesichts, überdies noch durch den Schlag eines Pferdes entstellt, gaben meinem Anblick von Jugend an eine Widrigkeit, welche alle Weiber zurückscheuchte und dem Witz meiner Kameraden eine reichliche Nahrung darbot. Ich fühlte mich ohne mein Verschulden aus ihrer Gesellschaft ausgestoßen und in meiner Eitelkeit gekränkt. Statt mich mit diesem Schicksal abzufinden, wollte ich ertrotzen, was mir verweigert wurde. Und weil ich missfiel, setzte ich mir vor, zu gefallen. Nicht aber trieb mich der Vorsatz, durch einen würdigen Lebenswandel die Menschen mit meinem widrigen Anblick zu versöhnen, sondern Müßiggang und Leichtsinn waren die Triebfeder meiner gefährlichen Entschlüsse. Ich beredete mich, dass ich liebte. Aber das Mädchen meiner Wahl versagte sich mir. Und ich hatte Ursache zu fürchten, dass meine Nebenbuhler glücklicher seien. Und das Mädchen war arm. Wie, wenn ihr Herz, das meinen Beteuerungen verschlossen blieb, sich vielleicht meinen Geschenken öffnete. Da ich wirklich zu lieben glaubte, wäre die Freigebigkeit entschuldbar gewesen. Denn ich bewahrte das Mädchen vor Stunden bitterster Entbehrung. Aber mich selbst drückte empfindlicher Mangel. Zu bequem und zu unwissend, dem zerrütteten Heimwesen meiner Mutter durch Spekulation aufzuhelfen, sah ich nur einen Ausweg, wie ihn Tausende vor und nach mir mit besserem Glück ergriffen haben. Den Ausweg, Honette zu stehlen. Meine Vaterstadt grenzt an eine landesherrliche Waldung. Ich wurde Wilddieb. Und der Ertrag meines Raubes wanderte treulich in die Hände meiner Geliebten. So tat ich aus Leichtsinn den ersten Schritt auf die Bahn des Lasters. Soll ich Ihnen die weiteren Schritte berichten, die mich schließlich bis vor die geöffneten Tore des Zuchthauses führten? Sie wurden entdeckt? Von einem der Liebhaber meines Handchens, der ein Jägerbursche des Försters war. Und wurden gefänglich eingezogen. Nur mit Aufopferung meines ganzen kleinen Vermögens brachte ich es mühsam dahin, die zuerkannte Strafe durch eine Geldbuße abzuwenden. Hatten Sie jetzt Ihre Mutter zur Seite? Einer Mutterwort vermag viel in solcher Notlage. Ihre Klagen stachelten mich nur auf. Ich konnte mir kein Mitleid abzwingen, als ich sah, wie sie im Kummer um den Verlust unseres Besitzes dahinsiechte. Und jetzt waren Sie nur von dem Gedanken der Rache beherrscht. Das drückende Gefühl des Mangels gesellte sich mir zu beleidigtem Stolze. Mein Nebenbuhler triumphierte. Mein Handchen war mir untreu geworden. Statt mich aus meiner Vaterstadt zu entfernen, hielten Rache und Leidenschaft mich fest. Zum zweiten Male ward ich Wilddieb. Zum zweiten Male von dem Jägerburschen überlistet. Zum zweiten Male dem Gesetz ausgeliefert, das mich diesmal mit ganzer Schärfe traf. Als ich das Strafjahr überstanden hatte und in meinen Geburtsort zurückkehrte, wollte mich niemand mehr kennen. Und da beugte die dringende Not endlich meinen Hochmut und überwand meine Weichlichkeit. Ich bot mich den Reichen des Ortes an und wollte für den Tagelohn dienen. Aber die Bauern zuckten über den schwachen Zärtling die Achseln. Nicht einmal das Amt des Schweinehirten wollte man dem Taugenichts anvertrauen. Und in allen Entwürfen getäuscht, an allen Orten zurückgewiesen, tat ich, was ich früher aus Leichtsinn getan, diesmal aus Not, und wurde zum dritten Male Wilddieb. Und zum dritten Male traf mich das Unglück, meinem wachsamen Feind in die Hände zu fallen. Der doppelte Rückfall hat Ihre Verschuldung erschwert. Ich fürchte, dass Ihre Richter nur in das Buch der Gesetze sahen, nicht aber in Ihre Gemütsverfassung. Doch zuallererst musste dem Gesetz Genüge geschehen. Noch wäre der Augenblick gewesen, mich von der abschüssigen Bahn des Verbrechens zurückzureißen. Die Strafe erschien jedoch meinen Richtern wichtiger als die Rettung einer Seele. Der Strafvollzug, ich musste 3 Jahre auf der Festung arbeiten, tat vollends das Seine, mich einem ehrsamen Leben zu entfremden. Ich hatte die Festung als ein Verirrter betreten. Ich verließ sie als ein Lotterbube. Bisher hatte ich in der Welt noch etwas gehabt, das mir teuer war. Und mein Stolz krümmte sich unter der Schande. Wie ich auf die Festung gebracht wurde, sperrte man mich aber zu 23 Gefangenen ein, unter denen 2 Mörder und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Vagabunden waren. Hatte ich solche Erniedrigung verdient? Ich betrachtete mich als den Märtyrer natürlicher Rechte und als ein Schlachtopfer der Gesetze. Es wäre zu viel von Ihnen gefordert, sich in dieser Hölle des Lasters statt trotziger Verstocktheit der Einsicht in die begangenen Verirrungen hinzugeben. Ich wollte mich zu Anfang mit meinem Schicksal abfinden, maßte mir sogar das Vermögen an, auf das Gesindel um mich sänftigend zu wirken. Aber man verhöhnte mich, wenn ich von Gott sprach, und setzte mir zu, schändliche Lästerungen gegen den Erlöser zu sagen. Da floh ich das Volk und verkroch mich vor ihren Gesprächen. War kein Geistlicher zur Stelle, der sie mit den Tröstungen der Kirche kräftigte? Sie wurden mir versagt, weil ich sie nur durch neue Demütigungen empfangen durfte. Ich aber brauchte Beistand, ja noch mehr, wenn ich es aufrichtig sagen soll, Bedauerung. Da ich sie bei den sogenannten ehrlichen Leuten nicht fand, erkaufte ich sie mir mit dem letzten Überrest meines Gewissens bei meinen Mitgefangenen. Ach, wären Sie mir damals begegnet, mein Herr. Ihre Lehre von dem sanften Geiste der Duldung wäre ein heilsames Narkotikum gegen das Laster gewesen, das seine Netze nach mir auswarf. Die allwaltende Gottheit lässt sich in den Absichten ihrer Gnade nicht vorgreifen. So gewöhnte ich mich endlich an das Abscheulichste. Und im letzten Vierteljahr hatte ich meine Lehrmeister übertroffen. Wenn Sie an den Tag dachten, der Ihnen die Freiheit zurückschenkte, tauchte dann nie das Verlangen auf, Ihr Leben noch einmal von vorn zu beginnen? Sie waren jung genug dazu. Nur wer wie ich zähneknirschend seine Ketten gerieben hat, wenn die Sonne hinter dem Festungsberg heraufkam, begreift, wie ich nach Rache lechzte. Alle Menschen, so meinte ich, hatten mich beleidigt, denn alle waren besser und glücklicher als ich. Damals gelobte ich unversöhnlichen, glühenden Hass, allem, was dem Menschen gleicht. Und was ich gelobte... Sprechen Sie es nur aus, Sie haben es redlich gehalten. Mein erster Gedanke, sobald ich mich frei sah, war meine Vaterstadt. So wenig auch für Ihren künftigen Unterhalt dazu hoffen war. So viel versprach sich mein Hunger nach Rache. Alle Wunden bluteten wieder. Alle Narben gingen auf, als ich den Kirchturm von weitem aus dem Gehölz steigen sah. Ich betrat die Stadt. Die Glocken läuteten zur Vesper. Die Gemeinde wimmelte zur Kirche. Man erkannte mich schnell und trat scheu zurück. Ein Knabe hüpfte neben mir vorüber. Ich bot ihm einen Groschen. Der sah mich einen Augenblick starr an und warf mir den Groschen ins Gesicht. Tränen, wie ich sie nie geweint hatte, liefen über meine Backen. Die Verachtung dieses Knaben schmerzte mich bitterer als 3-jähriger Galiotendienst. Denn ich hatte ihm Gutes getan und konnte ihn keines persönlichen Hasses beschuldigen. Und niemand mehr war in Ihrer Heimatstadt, der Ihnen auch nur ein Wort des Mitleids schenkte? Auch Ihre Mutter nicht? Meine Mutter war tot. Mit meinem kleinen Hause hatten sich meine Kreditoren bezahlt gemacht. Ich hatte niemand und nichts mehr. Oh doch, fast hätte ich die einzige vergessen, die mich eines herzlichen Willkommens würdigte. Als ich an der Ecke einer Gasse umlenkte, rannte ich gegen meine Hanne. Christian, schrie sie laut auf und machte eine Bewegung, mich zu umarmen. Du wieder da, lieber Christian? Gott sei Dank, dass du wiederkommst. Hunger und Elend sprach aus ihrer Erscheinung. eine schändliche Krankheit aus ihrem Gesicht. Ihr Anblick verkündigte die verworfenste Kreatur, zu der sie erniedrigt war. Ich ahnte schnell, was hier geschehen sein möchte. »Dirne«, rief ich und drehte ihr lachend den Rücken zu. Es tat mir wohl, dass noch ein Geschöpf unter mir war im Rang der Lebendigen. Ich hatte sie niemals geliebt. Wären Sie statt in die Heimat in die weite Welt gelaufen? Vielleicht hätten Sie in einer fremden Provinz für einen ehrlichen Mann gegolten. Ich hatte den Mut verloren, es auch nur zu scheinen. Früher entzog ich mich dem Anblick der Menschen, weil mir Verachtung unbehaglich war. Jetzt, da mich alle Welt wie einen giftigen floh, verlernte ich, mich zu schämen. Ich brauchte keine gute Eigenschaft mehr, weil man keine mehr vermutete. Verzweiflung und Schande hatten mir endlich diese Sinnesart aufgezwungen. Es war die letzte Ausflucht, die mir übrig blieb, die Ehre entbehren zu lernen, weil ich an keine mehr Anspruch machen durfte. Und nun, da Sie Ihre Ehre verloren hatten, wollten Sie bewusst Böses tun. So viel erinnere ich mich noch dunkel. Was ich nunmehr eigentlich beschlossen hatte, war mir eher selbst noch unbekannt. Ebenso bewusst musste Ihnen doch aber auch sein, dass die Gesetze Wohltaten für die Welt bedeuten. Eben deshalb fasste ich den Vorsatz, sie zu verletzen. Ich wollte mein Schicksal verdienen. Ehemals hatte ich aus Notwendigkeit und Leichtsinn gesündigt. Jetzt tat ich es aus freier Wahl zu meinem Vergnügen. Und damit öffneten Sie sich alle Wege zu verbrecherischen Taten. Nichts konnte Sie mehr hemmen, auch vor dem Schlimmsten nicht zurückzuschrecken. Gemach. Ich werde Ihnen, ohne mich zu schonen, alles berichten. Dass Sie mit den Gesetzen haderten, will ich entschuldigen, wenn schon es Ihnen besser angestanden hätte, sich des Anlasses zu Ihrer Bestrafung zu schämen. Dass Sie aber aus verlorener Ehre die Gesetze zu misshandeln willens waren, musste Sie zum Verbrecher an schuldlosen Menschen machen. Hören Sie nur weiter. Ich fürchte, dass auch Sie, mein mitleidvoller Richter, den Stab über mich brechen werden. Möchte ich doch fast Sorge hegen, dass Sie sich unter die Rädelsführer der zahllosen Jaunerbanden, mit denen unser Land geplagt ist, unter die Sonnenwirte und dergleichen Abschaum der Menschheit verloren haben. Dazu bedurfte es nur noch eines Anstoßes, des letzten, fürchterlichsten. Wollte mich der Himmel auch vor diesem nicht bewahren? Sie selbst hatten Ihr Schicksal herausgefordert. Nicht Gott durften Sie die Verantwortung zuschieben. Mein erstes war, dass ich mein Wildschießen fortsetzte. Die Jagd überhaupt war mir nach und nach zur Leidenschaft geworden. Auch mussten Sie wohl von Ihren Erträgnissen leben. Das nicht allein. Es kitzelte mich, das fürstliche Edikt zu verhöhnen und meinem Landesherrn nach allen Kräften zu schaden. Sie spielten mit Ihrem Leben. Der neuerliche Rückfall hätte Sie an den Galgen gebracht, wären Sie ergriffen worden. Ergriffen zu werden, das machte mir keine Sorgen mehr. Denn jetzt hatte ich eine Kugel für meinen Entdecker bereit. Und das wusste ich, dass mein Schuss seinen Mann nicht fehlte. So weit verirrte sich Ihr Hass? Eines Morgens hatte ich nach meiner Gewohnheit das Holz durchstrichen, die Fährte eines Hirsches zu verfolgen. 2 Stunden hatte ich mich vergeblich ermüdet und schon fing ich an, meine Beute verloren zu geben, als ich sie auf einmal in schussgerechter Entfernung entdeckte. Ich will anschlagen und abdrücken, aber plötzlich erschreckte mich der Anblick eines Hutes, der wenige Schritte vor mir auf der Erde liegt. Ich forsche genauer und erkenne den Jäger, der einst der Nebenbuhler bei meiner Hanne gewesen war. Er schlägt hinter dem dicken Stamm einer Eiche auf eben das Bild an, dem ich den Schuss bestimmt hatte. Eine tödliche Kälte fährt bei diesem Anblick durch meine Gebeine. Just das war der Mensch, den ich unter allen lebendigen Dingen am grässlichsten hasste. Und dieser Mensch war in die Gewalt meiner Kugel gegeben. In diesem Augenblick dünkte mich, als ob die ganze Welt in meinem Flintenschuss läge und der Hass meines ganzen Lebens in die einzige Fingerspitze sich zusammendrängte, womit ich den mörderischen Druck tun sollte. Armer Mann. Der Arm zitterte mir. Meine Zähne schlugen zusammen wie im Fieberfrost. 1 Minute blieb der Lauf meiner Flinte ungewiss zwischen dem Menschen und dem Hirsch mitten inne schwanken. 1 Minute und noch eine und wieder eine. Rache und Gewissen rangen hartnäckig und zweifelhaft. Die Rache gewann's. Und der Jäger lag tot am Boden. Unseliger Mensch. Mörder, stammelte ich langsam. Der Wald war still wie ein Kirchhof. Ich hörte deutlich, dass ich Mörder sagte. Als ich näher schlich, starb mein Feind. Lange stand ich vor dem Toten. Ein helles Gelächter endlich machte mir Luft. Wirst du jetzt reinen Mund halten, guter Freund, sagte ich und trat keck hin, indem ich zugleich das Gesicht des Ermordeten nach oben kehrte. Alle Frevel, die sie bisher begangen hatten, waren auf Rechnung ihrer Schande geschehen und gebüßt. Wie aber war es ihnen im Angesicht ihres Opfers möglich, diese ungeheuerliche Schuld auf leichte Schulter zu nehmen? Die Augen standen dem Toten weit auf. Ich wurde ernsthaft und schwieg plötzlich wieder stille. Es fing mir an, seltsam zu werden. Eine Stunde vorher, glaube ich, hätte mich kein Mensch überredet, dass es noch etwas Schlechteres als mich unter dem Himmel gäbe. Jetzt fing ich an zu mutmaßen, dass ich vor einer Stunde wohl gar zu beneiden war. Und wenn sie schon die Gerichte der Menschen hassten, fielen ihnen Gottes Gerichte nicht ein? Ich dachte ihrer nicht. Wohl aber einer verwirrten Erinnerung an Strang und Schwert und der Exekution einer Kindermörderin, die ich als Schuljunge mit angesehen hatte. Etwas ganz Besonderes, Schreckbares lag für mich in dem Gedanken, dass von jetzt an mein Leben verwirkt sei. Von Meeres besinne ich mich nicht mehr. Die Furcht vor Strafe war in ihnen mächtiger als die Gewissensangst, sich an Gottes heiligem Gebot versündigt zu haben. Nicht so, Herr Amtmann. Ich wünschte gleich darauf, dass mein Feind noch lebte, dass er mir gegenüberstände, ich ihm die Hand zum Frieden reichte. Dann wieder tat ich mir Gewalt an, mich lebhaft an alles Böse zu erinnern, das mir der Tote im Leben zugefügt hatte. Aber sonderbar, mein Gedächtnis war wie ausgestorben. Ich konnte nichts mehr von alledem hervorrufen, was mich vor einer Viertelstunde zum Rasen gebracht hatte. Ich begriff gar nicht, wie ich zu dieser Mordtat gekommen war. Und zu welchem Ende kamen Sie in diesem Zwiespalte Ihrer Gefühle und Gedanken? Noch stand ich vor der Leiche. Noch immer. Das Knallen einiger Peitschen und das Geknarre von Frachtwagen, die durchs Holz fuhren, brachten mich zu mir selbst. Ich musste auf meine Sicherheit denken und verlor mich tiefer in den Wald. Auf dem Weg fiel mir ein, dass der Entleibte sonst eine Taschenuhr besessen hatte. So wollten Sie an ihm auch noch zum Räuber werden? Ich brauchte Geld, um die Grenze zu erreichen. Doch fehlte mir der Mut, zu dem Toten zurückzukehren. Jetzt besann ich mich auf die Allgegenwart Gottes. Haben Sie sich nicht auch zugleich an den Teufel erinnert, der seine Opfer an die Stätte ihrer Verbrechen zurückbannt und sie der Gefahr der Entdeckung aussetzt? Hätte sie doch diese Erinnerung vor einer neuen Untat bewahrt. Ich raffte meine ganze Kühnheit zusammen. Entschlossen, es mit allen Höllengeistern aufzunehmen, ging ich nach der Stelle zurück. Ich fand, was ich erwartet hatte, und in einer grünen Börse noch etwas Weniges über einen Taler an Gelde. Eben da ich beides zu mir stecken wollte, hielt ich plötzlich in und überlegte... Also doch in einer Anwandlung von Scham oder wenigstens Furcht, ihr Verbrechen durch Plünderung zu vergrößern? Nein, nichts von alledem, nein. Trotz, glaube ich, war es, dass ich die Uhr wieder von mir warf und von dem Gelde nur die Hälfte behielt. Ich wollte für einen persönlichen Feind des Erschossenen, aber nicht für seinen Räuber gehalten sein. Ihre kaltblütige Zergliederung der Mordtat müsste mich zu der Annahme verleiten, dass die Stimme des Gewissens gänzlich in Ihnen erloschen sei. Aber die erbarmungslose Offenheit, mit der Sie sich als Schuldige zu dem Verbrechen bekennen, deutet auf vorangegangene Zustände tiefster Zerknirschung. Die Eilfertigkeit meiner Flucht drängte zunächst meine Gewissensangst zurück. Ich war waldeinwärts zu den Grenzen des Landes bis zum hohen Mittage atemlos gelaufen. Doch dann kam sie schrecklicher zurück, wie meine Kräfte mehr und mehr ermatteten. Tausend grässliche Gestalten gingen an mir vorüber und schlugen wie schneidende Messer in meine Brust. Zwischen einem Leben voll rastloser Todesfurcht und einer gewaltsamen Entleibung war mir jetzt eine schreckliche Wahl gelassen. Und ich musste wählen. Ich hatte das Herz nicht, durch Selbstmord aus der Welt zu gehen, und entsetzte mich vor der Aussicht, darin zu bleiben. Geklemmt zwischen die gewissen Qualen des Lebens und die ungewissen Schrecken der Ewigkeit, gleich unfähig zu leben und zu sterben, brachte ich die sechste Stunde meiner Flucht dahin. Eine Stunde vollgepresst von Qualen, wovon noch kein lebendiger Mensch zu erzählen weiß. In meiner verzweifelten Angst wusste ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch lebte, ob ich nicht schon von höllischen Gewalten in die Verdammnis hinabgezogen war. Ist es Wirklichkeit oder ein Traum, eine menschliche oder eine teuflische Stimme gewesen, die mir plötzlich ein furchtbares Halt entgegendonnerte? War nicht alles vielleicht ein entsetzensvoller Traum, was ich seit diesem furchtbaren Halt erlebt habe? Die Fortsetzung lüsterner Fantasiegebilde, die mein Hirn im Schlaf seit jener Zuchthauszeit zermarterten? Beruhigen Sie sich, armer, verfolgter Mensch. Wer wagt wohl, das unbegreifliche Uhrwerk der Seele bei seinen verstohlenen Operationen zuverlässig zu ertappen? Uns bleibt nur zu ahnen, zu schaudern und zu verstehen suchen. Ich will meine Verbrechen nicht mit dem Zustand beschönigen, der mich zwischen Traum und Wirklichkeit hin und her riss. Ich will nicht weniger verdammenswert erscheinen, weil ich mich in einen Bann geschlagen fühle, der mich willenlos zum Vollstrecker höllischer Gebote erniedrigte. Ich will... Fahren Sie jetzt in Ihrer Erzählung fort, so als ob Sie mir einen schweren Albtraum berichteten. Ein riesenmäßiger Kerl stand vor mir, eine knotige Keule in der Hand. Die Farbe seiner Haut war von einer gelben Mulattenschwärze, woraus das Weiße eines schielenden Auges krass hervortrat. Er hatte statt eines Gurts ein dickes Seilzwiefer um einen grünen, wollenen Rock geschlagen, worin ein breites Schlachtmesser bei einer Pistole stak. Noch einmal dröhnte ein Halt an mein Ohr, und ein kräftiger Arm hielt mich fest. Der Laut eines Menschen hatte mich in Schrecken gejagt. Aber der Anblick eines Bösewichts gab mir Herz. In der Lage, worin ich jetzt war, hatte ich Ursache, vor jedem redlichen Mann, aber keine mehr vor einem Räuber zu zittern. So fand ich schnell meinen Mut und mit ihm meine Sprache wieder zu einem teuflischen Gespräch. Wer da? Deinesgleichen. Wenn du der wirklich bist, dem du gleich siehst. Mach Platz. Da hinaus geht der Weg nicht. Was hast du hier zu suchen? Was hast du hier zu fragen? Du sprichst brutaler wie ein Bettler. Das mag sein. Ich bin's noch gestern gewesen. Man sollte darauf schwören, du wolltest auch noch jetzt für nichts Besseres gelten. Für etwas Schlechteres also. Gib mir den Weg frei. Sachte, mein Freund. Was jagt dich denn so? Was hast du für Zeit zu verlieren? Das Leben ist kurz und die Hölle währt ewig. Ich will verdammt sein, oder du bist irgend an einem Galgenhart vorbeigestreift. Das mag wohl noch kommen. Also, auf Wiedersehen, Kamerad. Top, Kamerad. Du gefällst mir. Scheinst müde und durstig wie ein gehetztes Wild. Nimm einen Erquicktrunk aus meiner Flasche. Zu deiner Gesundheit. Nun musst du mir Bescheid tun. Komm, trink. Der Trunk hat mir wohlgetan. Wir müssen bekannter werden. Recht so. Hast das Lachen noch nicht verlernt. Im Vertrauen, Bruder. Hab in dir eine Kreatur gefunden, die mir ähnlich scheint. Tu dir etwas drauf zugute. In dem Zustand, worein ich versunken bin, würde ich auch mit dem höllischen Geiste Kameradschaft trinken, um einen Vertrauten zu haben. Also, auf unsere Teufelskameradschaft. Prosit. Treibst du das Handwerk schon lange? Was willst du damit sagen? Zeig mir dein Messer im Gurt. War das schon oft blutig? Wer bist du? Ein Mörder wie du. Aber nur erst ein Anfänger. Du bist nicht hier zu Hause? 3 Meilen von hier. Wie nennt man dich? Die Sonne verlöre ihren Schein, wenn ich dir meinen Namen laut nennte. Neig dich zu mir, dass ich in dir ins Ohr flüstere. Der Wildschütze... Schweig! Der Nämliche. Das ist brav, dass ich dich endlich habe. Willkommen, Kamerad, willkommen. Jahr und Tag schon sinn ich darauf, dich zu kriegen. Ich kenn dich recht gut. Ich weiß um alles. Ich habe lange auf dich gerechnet. Auf mich gerechnet? Wozu denn? Die ganze Gegend ist voll von dir. Du hast Feinde. Man hat dich zugrunde gerichtet. Himmelschreiend ist man mit dir umgegangen. Nicht wahr, Herzensbruder? Weil du ein paar Schweine geschossen hast, die der Fürst auf unseren Äckern und Feldern füttert, haben sie dich jahrelang im Zuchthausen auf der Festung herumgezogen. Haben sie dich um Haus und Wirtschaft bestohlen. Richtig, Kamerad, richtig. Haben sie dich zum Bettler gemacht. Ist es dahin gekommen, dass der Mensch nicht mehr gelten soll als ein Hase? Sind wir nicht besser als das Vieh auf dem Felde? Und ein Kerl wie du konnte das dulden? Konnte ich's ändern? Das werden wir ja wohl sehen. Aber sag mir doch, woher kommst du denn jetzt? Und was führst du im Schilde? Bis gestern war ich nur ein Wilddieb. Heute Morgen bin ich avanciert. Zum Mörder und Räuber. Siehst du, jetzt bist du reif. Jetzt habe ich dich, wozu ich dich brauchte. Ich werde Ehre mit dir einlegen. Folge mir. Wir waren eine kleine Viertelmeile gegangen. Der Wald wurde immer abschüssiger, unwegsamer und wilder. Keiner von uns sprach ein Wort, bis mich endlich die Pfeife meines Führers aus meinen Betrachtungen aufschreckte. Wir standen am schroffen Absturz eines Felsens, der sich in eine tiefe Kluft hinunterbückte. Eine zweite Pfeife antwortete aus dem innersten Bauch des Felsens und eine Leiter kam wie von sich selbst langsam aus der Tiefe gestiegen. Mein Führer kletterte zuerst hinunter und hieß mich warten, bis er wiederkäme. Jetzt stand ich allein vor dem Abgrund. Und ich wusste recht gut, dass ich allein war. Die Unvorsichtigkeit meines Führers entging meiner Aufmerksamkeit nicht. Es hätte mich nur einen beherzten Entschluss gekostet, die Leiter hinaufzuziehen, so war ich frei und meine Flucht war gesichert. Ich sah in den Schlund hinab, der mich jetzt aufnehmen sollte. Er erinnerte mich dunkel an den Abgrund der Hölle, woraus keine Erlösung mehr ist. Mir fing an, vor der Laufbahn zu schaudern, die ich nunmehr betreten wollte. Nur eine schnelle Flucht konnte mich retten. Ich beschließe diese Flucht. Schon strecke ich den Arm nach der Leiter aus, aber auf einmal donnert es in meinen Ohren. Es umhallt mich wie Hohngelächter der Hölle. Was hat ein Mörder zu wagen? Und mein Arm fällt gelähmt zurück. Zugleich erschien auch mein Führer wieder und kündigte mir an, dass ich kommen sollte. Jetzt war ohnehin keine Wahl mehr. Ich kletterte hinunter. Es wird die traurige Pflicht Ihrer Richter sein, alle die Abscheulichkeiten nachzuprüfen, die sich jetzt an Ihr furchtbares Handwerk knüpften. Ein Unglücklicher, der bis zu dieser Tiefe heruntersinkt, muss sich alles erlauben, was die Menschheit empört. Ersparen Sie mir die Einzelheiten. Die Welt hatte mich ausgeworfen wie einen Verpesteten. Hier unter den Räubern, in der nächtlichen Höhle, fand ich brüderliche Aufnahme, Wohlleben und Ehre. Welche Wahl ich auch treffen wollte, es erwartete mich Tod. Hier aber konnte ich wenigstens mein Leben für einen höheren Preis verkaufen. Doch, Sie haben recht, mein Herr. Ich will den folgenden Teil der Geschichte übergehen. Lassen Sie mich Ihnen nur die eine Versicherung geben. Einen zweiten Mord habe ich nicht wieder begangen. Das werde ich auch auf der Folter bezeugen. Ich glaube Ihnen. Sie wissen nun auch, weshalb diese Pistole hier nicht geladen war. Doch lassen Sie mich zu Ende kommen. Ohnehin werden Sie bedauern, auf die Beichte eines Verworfenen so viel Zeit verwendet zu haben. Öffnen Sie mir erst jetzt recht Ihr Herz. Den reinigenden Teil einer Beichte, die Reue, haben Sie mir noch vorenthalten. Diese allein kann dem ärgsten Sünder auf der Waage der Gerechtigkeit das Gegengewicht der Gnade verleihen. Ach, hätten Sie, mein nur allzu duldsamer Richter, recht. Ein Jahr schon hatte ich das traurige Handwerk getrieben, als es anfing, mir unerträglich zu werden. Zwar hatte sich mein Ruf in kurzem durch die ganze Provinz verbreitet. Die Landstraßen wurden unsicher, nächtliche Einbrüche beunruhigten die Bürger. Mein Name wurde, wie der so mancher andere Jauner-Generale, der Schrecken des Landvolkes. Verschlagen genug benutzte ich den Aberglauben des wundersüchtigen Bauern, indem ich das Gerücht ausspringen ließ, ich hätte einen Bund mit dem Teufel gemacht und könnte hexen. So war meine Person gesichert. Niemand zeigte Lust, mit mir anzubinden. Aber trotz all diesem wurde ich des verbrecherischen Treibens müde. Die Rotte, an deren Spitze ich stand, erfüllte meine glänzenden Erwartungen nicht. Die verführerische Außenseite eines freien Räuberlebens hatte mich verblendet. Ich glaubte mich hintergangen, als bald an die Stelle des Überflusses Hunger und Mangel traten. Das Schattenbild brüderlicher Eintracht verschwand. Neid, Argwohn und Eifersucht wüteten im Innern dieser verworfenen Bande. Die Regierung hatte demjenigen, der mich lebend ausliefern würde, Belohnung. Und wenn es ein Mitschuldiger wäre, feierliche Begnadigung zugesagt. Eine mächtige Versuchung für den Auswurf der Erde. Ich kannte meine Gefahr. Mein Schlaf war von jetzt an dahin. Ewige Todesangst zerfraß meine Ruhe. Das verstummte Gewissen gewann zugleich seine Sprache wieder. Und die schlafende Natter der Reue wachte bei diesem allgemeinen Sturm meines Busens auf. All mein Hass wandte sich jetzt von der Menschheit und kehrte seine schreckliche Schneide gegen mich selber. Ich vergab jetzt der ganzen Natur und fand niemand als mich allein zu verfluchen. Aber dieser Wandel Ihrer Gesinnung konnte unter der Bande doch nicht verborgen bleiben. Schöpfte man nicht Argwohn gegen Sie? Zur Unlust an meinem schnöden Gewerbe trat die Unsicherheit hinzu. Sie machte mich der Bande verdächtig. Wo ich früher unnachgiebig befahl, wurde ich unentschlossen und schwankend. Wo mich früher die Leidenschaft auf die richtige Fährte hetzte, tastete ich ins Ungewisse. Ich machte Fehler, in den Augen meiner Leute unverzeihliche Dummheiten. So bin ich ja auch jetzt bei der Gefangennahme durch ihre Bürger meiner Dummheit zum Opfer gefallen. Was in den Augen Ihrer Jauner Dummheiten waren, dürfen wir als Auswirkung von Kräften bezeichnen, die seit den Tagen Ihrer unschuldsvollen Jugend schlummernd jetzt zu neuem Leben erwachten. Ich wünschte mit Tränen die Vergangenheit zurück. Jetzt wusste ich gewiss, dass ich sie ganz anders wiederholen würde, dass ich wieder rechtschaffen werden könne. Auf dem Höhepunkt meiner schlimmsten Taten fühlte ich mich dem Guten näher, als ich vielleicht vor meinem ersten Fehltritt gewesen war. Was aber blieb Ihnen nun anderes zu tun, als sich den Gerichten zu stellen, selbst wenn Sie von ihnen keine Gnade erwarten durften? Dazu hatte ich weder die Kraft, noch lebte in mir die Überzeugung, dass ich nur durch meinen Tod die Verbrechen büßen könnte. Ja, wie anders wäre dies möglich? Nur Todesfurcht konnte Sie vor dem letzten Schritt, sich der Gerechtigkeit auszuliefern, abhalten. Ich verabscheute mein Leben und fürchtete den Tod nicht. Aber schrecklich war mir es zu sterben, ohne noch einmal ehrlich gelebt zu haben. Ich wollte leben, um einen Teil des Vergangenen gut zu machen. Ich wollte leben, um den Staat zu versöhnen, den ich beleidigt hatte. Meine Hinrichtung wäre ein Beispiel für die Welt gewesen, aber kein Ersatz meiner Taten. Ich hasse das Laster und sehne mich feurig nach Rechtschaffenheit und Tugend. Ich hatte Fähigkeiten gezeigt, meinem Vaterlande furchtbar zu werden. Jetzt hoffte ich, dass mir noch einige übrig geblieben wären, ihm zu nützen. Sie begehrten Unerhörtes. Ihr Leben war verwirkt. Es stand Ihnen nicht zu, mit der Gerechtigkeit Unterhandlungen zu pflegen. Noch lag ich nicht in Ketten und Banden. Noch war ich frei. Wer hätte mich zu hindern gewagt, meinen schändlichen Beruf zum Schaden der Menschheit weiterzuführen? Welche Möglichkeit konnte sich aber Ihnen überhaupt noch bieten, wenn nicht die Auslieferung an die Gerichte, um die Qualen Ihres Gewissens zu besänftigen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich schrieb einen Brief an den Landesherrn. Welche Vermessenheit. Ich bot mich ihm an, mich freiwillig zu stellen, aber unter der Bedingung, dass er mir das Leben schenke. Mein Leben solle dann nur noch seinem Dienste gewidmet sein. Lassen Sie Gnade für Recht ergehen, mein Fürst, so schrieb ich ihm. Ich werde verstehen, als ein tapferer Soldat für meinen Herrn und mein Vaterland zu kämpfen und zu sterben. Beklagenswerter Tor, der Sie sind. Sie forderten, wo Sie hätten flehen müssen. Sie brüsteten sich ihrer Fähigkeiten, wo Sie sie hätten abschwören müssen. Sie gedachten, unseren Fürsten zu verleiten, dass er sich genauso eigenmächtig betrage, wie Sie es unter Ihren Kumpanen getan. Sie haben unseren Landesherrn, da Sie ihn sich geneigt machen wollten, empfindlich beleidigt. Er konnte Ihnen keinen Pardon erteilen. Er durfte Ihnen nicht einmal antworten, wenn er nicht die Heiligkeit seines hohen Berufs verletzen wollte. Ich habe die Bittschrift dreimal wiederholt. Dreimal blieb ich ohne Antwort und hatte dem Fürsten doch aber auch vorgestellt, dass die Zeitrechnung meiner Verbrechen mit dem Urteilsspruch anfange, der mich auf immer um meine Ehre gebracht hat. Wäre mir damals die Billigkeit minder versagt worden, so bedürfte ich jetzt vielleicht keiner Gnade. Aber auch jetzt hat man sie dem Verbrecher aus verlorener Ehre versagt. Wie der Fürst werden auch Ihre Richter Ihnen die Gnade zum dritten Mal versagen. Sie haben die Gesetze des Landes aufs Empfindlichste verletzt. Reiche und Arme haben ausnahmslos unter der Tyrannei ihrer Schandtaten gelitten. Sie gaben ein fürchterliches Beispiel allen anderen Rotten und Banden, die die Wohltaten einer gerechten Regierung vernichten. Muss Sie der Gedanke nicht bis ins Mark erschüttern, dass Sie vielleicht dem verwegensten aller Räuber, dem Sonnenwirt, willkommenen Vorwand leisteten, Sie in Ihrem grausamen Handwerk zu übertreffen? Ich suche vergeblich ein Mittel, durch das ich Sie der Gnade Ihrer Richter empfehlen könnte. Oh, wenn ich Sie, mein duldsamer Beichtvater, bewegen könnte, mir bei unserem Landesherrn ein hilfreicher Fürsprech zu sein. Sie haben die traurige Begebenheit meines Lebens vernommen. Sie sind der erste Mensch gewesen, der mir die Zunge gelöst hat, die Ursachen meiner Verbrechen vor Ihnen auszubreiten. Der erste, der mit Gelindigkeit sich zu Ihnen herabgeneigt hat. Schlagen Sie mir diese einzige Bitte nicht ab, schreiben Sie dem Fürsten. Sie gelten bei ihm viel, so habe ich gehört, und besitzen sein Ohr. Seien Sie ein Anwalt meiner Leiden mit dem gleichen Freimut, mit dem ich Ihnen alles gestanden habe. Alles? Kenne ich doch nicht einmal Ihren Namen. Ahnen Sie ihn nicht? Mit wem glauben Sie denn, dass Sie reden? Ich fürchte, dass meine Ahnungen mich nicht betrügen. Das wäre die schwerste Belastung meiner Bereitschaft, Ihnen beim Fürsten zu helfen. Schreiben Sie Ihrem Fürsten, wie Sie mich fanden, und dass ich selbst aus freier Wahl mein Verräter war. Schreiben Sie dem gütigen Fürsten, dass ihm Gott einmal gnädig sein werde, wie er, der gütige Fürst, jetzt mir es sein möge. Bitten Sie für mich,